einen Cadillac, sonst beißt kein Mädchen an. Der andere braucht dazu viel Alkohol. Und einer mimt auf Bodybuilding einen starken Mann und nimmt sich selbst als einzigen für voll. Ein anderer denkt, er könnte ich haben mit nem Haufen Geld. Mein Mädchen fall auf sowas nur nicht rein. Im Notfall komm zu mir, ich werd dich schützen vor der bösen Welt. Ich habe einen Platz für uns allein. Hey, komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem. Bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlechter gehen. Oh, komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Der eine hat ein Hard-Toupet und hört nur Stereo und hat ne Riesenvilla vor der Stadt. Ich hab ein Zimmer unterm Dach mit Kofferradio und fahre nur ein altes Motorrad. Der eine macht auf ledig, doch der hat ne Frau zu Haus und hat nen Doktortitel vorneweg. Ein anderer verspricht dir eine Nacht ins Aus und Raus. Bei mir, da gibt es Bohnen nur mit Speck. Ey, komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem. Bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlechter gehen. Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Mein alter Ofen ist kaputt und draußen ist es kalt und durch die Ritzen pfeift der Wind. Erkält dich nicht, ich halt dich warm und schlafe ein in meinem Arm. Schlaf ein mit mir, mein schönes Kind. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem. Bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlecht ergehen. Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem.